Dankeschön. Also das war zum Abwechslung mal was von Ideal. Jetzt kommt wieder was von uns. Das Stück, das nächste also, das ist ein Freund von uns gewidmet. Der geht halt auch so auf jede Demo, läuft sich seit etlichen Jahren die Füße platt. Ob in Brockdorf oder Stachbahn West, der war überall dabei. Und weil der halt irgendwie wirklich uns sehr sympathisch ist, haben wir dem halt ein Stück gewidmet. Und das heißt Carlos der Rächer.